Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. People who are chasing a new great prize. Leute, die einem neuen großen Preis nachjagen. You know, there were moments it cost me to win that prize. Es gab Momente, da hat es mich etwas gekostet, diesen Preis zu gewinnen. But think about it. Aber denk darüber nach. You can never win a great prize unless it costs you. Du kannst nie einen großen Preis gewinnen, wenn es dich nichts kostet. Nobody woke up one morning and said, you know, I think I'm gonna run a marathon and won the great prize. Niemand ist eines Morgens aufgewacht und sagte, ich denke, ich laufe einen Marathon und hat den großen Preis gewonnen. That's why the Passion says, eagerly pursue it. Deshalb heißt es in der Passion, jage ihm eifrig nach. And in the original Greek, this is actually what it means. There's an effort put into it. Und im griechischen Original bedeutet das tatsächlich, dass man sich anstrengen muss. You know, there were moments it would have been easier for me not to worry about peace in relationship or walk away from a relationship. Es gab Momente, da wäre es für mich einfacher gewesen, mich nicht um den Frieden in einer Beziehung zu kümmern oder eine Beziehung aufzugeben. But I was determined to pursue peace. Aber ich war entschlossen, dem Frieden nachzujagen. Sometimes at a real cost. Manchmal zu einem hohen Preis. But do you know what? Doch, weißt du was? I tell you what, after so many years I've been living on this earth, over 60 years. Nach so vielen Lebensjahren auf dieser Erde, es sind über 60. I consider myself one of the most blessed people that walks the earth. And you know why? Halte ich mich für einen der gesegnetsten Menschen, die auf der Erde leben. Und weißt du warum? Because of the unbelievably precious relationships that I have. Wegen der unglaublich wertvollen Beziehungen, die ich habe. And I understand God gave me these precious relationships. I know that. Natürlich verstehe ich, dass Gott mir diese wertvollen Beziehungen gegeben hat. Das weiß ich. But you know, Galatians says this in chapter 5, verse 1. Aber im Galaterbrief heißt es im Kapitel 5, Vers 1. For freedom Christ has set you free, you stand firm in it. Zur Freiheit hat euch Christus befreit, darin steht fest. You see, Christ did it, but we maintain it. Christus hat es getan, aber wir erhalten die Freiheit, wir bewahren sie. Let me say that again. Ich wiederhole das. God gave you his faith in your heart, but you have to maintain a life of faith. Gott hat dir seinen Glauben in dein Herz gegeben, aber du musst ein Leben im Glauben pflegen. God put his love in your heart through the Holy Spirit, but you have to maintain a life of love. Gott hat dir seine Liebe durch den Heiligen Geist in dein Herz gegeben, aber du musst ein Leben der Liebe pflegen, aufrechterhalten. God gave you precious relationship, but you are the one who must pursue peace. Gott hat dir wertvolle Beziehungen gegeben, aber du bist derjenige, der dem Frieden nachjagen muss. I tell you what, Debbie and me, we could have been divorced many times. Ich sage dir, Debbie und ich hätten schon oft geschieden werden können. But because we pursued peace in our relationship, we enjoy a great fun marriage. Aber weil wir in unserer Beziehung dem Frieden nachjagen, haben wir eine großartige, spaßige Ehe. And I have told the Lord very young in my life. Ich habe dem Herrn schon sehr früh in meinem Leben gesagt, that the kingdom of God is built upon relationships, therefore I will always value relationships. Dass das Reich Gottes auf Beziehungen aufgebaut ist, deshalb werde ich immer Wert auf Beziehungen legen. And you know, a lot of people have said to me, viele Leute haben zu mir gesagt, and I did tell you in the last devotional that, you know, it takes the other person too who wants to live in peace. Und ich habe dir in der letzten Andacht gesagt, dass man die andere Person auch braucht, wenn man in Frieden leben will. And a lot of people said to me, ah, you know, Reinhard, you're just so lucky. Viele Leute sagten zu mir, ach, Reinhard, du hast einfach so viel Glück. You've got so many friends. Du hast so viele Freunde. Everybody wants to be your friend. Jeder will dein Freund sein. But do you know that the whole life is about sowing and reaping? Aber du weißt ja, dass es im Leben um Saat und Ernte geht. Unfortunately, when we talk about sowing and reaping, we usually think about money. Leider denken wir, wenn wir über Saat und Ernte sprechen, meistens an Geld. Now, does it apply to finances? Gilt das auch für die Finanzen? Sure. Sicher. But it's not limited to finances. Aber es ist nicht auf die Finanzen beschränkt. Everything in this world is functioning based on the law of sowing and reaping. Alles auf dieser Welt funktioniert nach dem Gesetz von Saat und Ernte. So one of the reasons why I'm so blessed with amazing relationships. Einer der Gründe, warum ich mit so großartigen Beziehungen gesegnet bin, ist. It's because I've pursued peace, I've sown peace, I've sown love and friendship. Weil ich mich um Frieden bemüht habe. Ich habe Frieden gesät, ich habe Liebe und Freundschaft gesät. If you want peace in relationship, you have to sow peace first. Wenn du Frieden in deinen Beziehungen willst, musst du zuerst Frieden säen. Remember. Denke daran. Our life is not a result of the circumstances of our past. Unser Leben ist nicht das Ergebnis der Umstände unserer Vergangenheit. We are no victims. Wir sind keine Opfer. There is sowing and reaping happening every single day. Jeden Tag wird gesät und geerntet. Remember the context of this verse? Erinnerst du dich an den Kontext dieses Verses? Don't speak evil. Rede nichts Böses. Don't speak deception. Täusche nicht. Don't release hurtful words. Sprich keine verletzenden Worte. All of those things are seeds that we sow. All diese Dinge sind Samen, die wir säen. So if you sow hurtful words, you're not going to reap peace in your relationships. Wenn du also verletzende Worte säst, wirst du keinen Frieden in deinen Beziehungen ernten. If you sow deceptive words, you're not going to reap peace in your relationships. Wenn du irreführende, arglistige Worte säst, wirst du in deinen Beziehungen keinen Frieden ernten. So relationships and what you experience has so much to do with what you sowed into them. Beziehungen und das, was du erlebst, haben viel damit zu tun, was du in sie hineinsäst. So I have made a decision. Deshalb habe ich den Entschluss gefasst, that I will sow into relationships more than in any other thing. Dass ich mehr in Beziehungen sehe als in alles andere. Think with me, my friend. Überleg mit mir, mein Freund. You think you're going to take your house with you to heaven? Meinst du, du nimmst dein Haus mit in den Himmel? You think your car is going to go with you? Meinst du, dein Auto kommt mit dir? You think the career that you so desperately pursued so that you can have the applause of man is going with you? Glaubst du, die Karriere, die du so verzweifelt anstrebst, damit du den Beifall der Menschen hast, geht mit dir? I can already tell you no. Ich kann dir jetzt schon sagen, nein. But do you know what my experience is from when I was in heaven? Weißt du aber, welche Erfahrung ich gemacht habe, als ich im Himmel war? That the relationships are going with you. Dass die Beziehungen mit dir gehen. You know, we will not be like husband and wife because we won't have that sexuality part involved. Wir werden nicht wie Mann und Frau sein, weil die Sexualität keine Rolle spielen wird. But the love relationships will continue there. Aber die Liebesbeziehungen werden dort fortbestehen. So if my peace with the people I walk with is eternal or continues in eternally, why wouldn't I pursue it here on earth? Wenn mein Frieden mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin, ewig andauert, warum sollte ich ihn nicht auch auf Erden suchen? Make it your great price. Mach ihn zu deinem großen Preis. Sow good seeds into relationships. Sähe gute Samen in Beziehungen. See you tomorrow. Bis morgen.